Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Mein Name ist Wolfgang Ertl. Ich bin Professor für Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Und meine Spezialgebiete sind künstliche Intelligenz und eben Datensicherheit, Kryptographie. Und darüber wollen wir uns ja jetzt unterhalten. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Omega Tau. Herzlich willkommen auch Wolfgang Ertl. In dieser Episode geht es, wie schon erwähnt, um Kryptographie und Datensicherheit und das Ganze aus aktuellem Anlass, weil in Deutschland ja regelmäßig irgendwelche Bankdaten, Kreditkartendaten, Bürgerdaten von irgendwelchen Ämtern verschwinden. Und man fragt sich natürlich, kann man das nicht irgendwie so sicher kriegen, dass man solche Daten nicht stehlen kann, dass selbst wenn ein Datenträger abhanden kommt, dass dann die Daten darauf für den, der es erbeutet oder findet, nicht verarbeitbar oder nicht auswertbar sind. Gut, und die Frage ist natürlich, und das wollen ja vermutlich auch die Hörer wissen, warum gehen Daten verloren, warum gibt es da Angriffe? Ja. Ich meine, so ganz pauschal kann man vielleicht sagen, das ist ähnlich wie bei den Computerviren und bei generell beim Thema Sicherheit. Es gibt zum einen die Leute, die versuchen, die Systeme sicher zu machen. Das sind die Kryptografen zum Beispiel, die Firmen, die die Software entwickeln. Und dann gibt es eben die Angreifer. Und das ist ein andauernder Wettlauf. Der Normalbürger kennt das am besten vielleicht vom Thema Computerviren oder vom Thema Spam und so weiter. Und die Angreifer, die versuchen natürlich immer alle Sicherheitslücken auszunutzen. Ja. Die andere Seite ist, das sage ich auch in meinen Vorlesungen immer wieder, rein mathematisch haben wir perfekt sichere Systeme. Und, nicht nur mathematisch, wir haben auch quasi fast perfekt sichere Implementierungen. PGP, GNU-PG, die sind sogar Open Source, frei verfügbar für jedermann. Ja. Und trotzdem gibt es immer wieder Angriffe. Ja. Ich meine, daran merkt man auch schon, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, Sicherheit ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich sage immer, Sicherheit ist eine Allaussage. Das heißt, wenn ich behaupte, ein System ist sicher, dann ist es die Aussage, alle nur denkbaren oder auch nicht denkbaren Angriffe sind unmöglich. Ja? Und dieses alle Angriffe, das ist eine unendliche Welt von potenziellen Angriffen. Und so eine Aussage, die kann niemand treffen und die wird auch niemand treffen. Wenn Sie eine Software verkaufen, werden Sie nie eine 100% Garantie kriegen, weil man eben leider nicht die Sicherheit garantieren kann mit 100%iger Sicherheit. Vielleicht einmal noch ein Vergleich. Es gibt immer wieder so Firmen, die kommen und sagen, wollen Sie nicht eine tolle, perfekt sichere Haustür haben? Ja? Und dann geben Sie viel Geld aus und da haben Sie eine Tür mit 5 Schlössern dran und gehärteter Stahl und was weiß ich was alles. Und wenn Sie die Tür kaufen für teures Geld, dann können Sie nicht absolut, aber sehr sicher sein, durch diese Tür kommt kein Einbrecher rein. Ja. Der schlägt halt das Kellerfenster ein. Genau. Ja? Und so ist es bei der Software genauso. Ja. Wenn ich den perfekt sicheren Algorithmus innen drin im Kern habe, dann heißt es nur lang nicht, dass ein Angreifer, der vielleicht Zugang zu dem PC hat und den Schlüssel aus dem Hauptspeicher ausliest, dann am Ende doch den Schlüssel hat. Ja? Genau. Sie haben gerade schon gesagt, alles immer sicher macht keinen Sinn. Welche Aspekte der Sicherheit der Kryptographie an der Stelle gibt's und welche sind relevant? Ja, also das Naheliegendste ist natürlich das Verschlüsseln. Ja? Also Verschlüsseln heißt Daten geheim halten. Das kann erst einmal auf meinem Rechner sein. Da habe ich vielleicht eine Datei und ich will, dass die außer mir niemand lesen kann. Und dann wird die einfach verschlüsselt mit einem geheimen Schlüssel. Und wenn ich die Datei wieder lesen will, dann muss ich eben über die entsprechende Software diesen geheimen Schlüssel wieder eingeben. Und es ist klar, wenn ich diesen geheimen, der Name sagt es ja schon, Schlüssel auf einen Zettel aufschreibe und auf meinem Schreibtisch liegen lasse, dann kann jeder an die Datei rankommen. Ja. Ja. Also das ist die erste Herausforderung, Geheimhaltung. Ja. Eine wichtige komplementäre Anforderung ist die Authentizität. Ja. Und Authentizität heißt, da muss eine Verbindung zum Beispiel zwischen Datei und Besitzer von der Datei hergestellt werden. Mhm. Ja. Die klassische Anwendung für Authentizität ist Zugangsberechtigung. Ja? Ja. Wir wollen, dass Mitarbeiter zum Beispiel in ein Gebäude rein dürfen und jetzt darf halt nur die berechtigte Person rein und die muss nachweisen, ich bin die richtige Person, also meine Authentizität. Oder bei Schriftstücken, wenn zwei Parteien einen Vertrag unterzeichnen, dann die Signatur, die muss natürlich auch die Authentizität sicherstellen. Das heißt, es hat wirklich die Person signiert, die vorgibt, er zu sein. Ja, das ist die zweite wichtige komplementäre Eigenschaft. Genau, und bei Datentransfer heißt es eben, dass wenn ich eine Nachricht empfange, dass ich dann eben sicher sein kann, dass sie von dem kommt, von dem ich glaube, dass sie kommt. Ganz genau, so ist es. Wenn wir schon beim Datentransfer sind, da gibt es noch eine weitere Eigenschaft, die oft mit der Authentizität leicht verwechselt wird. Das ist die Integrität. Ja. Das heißt, da möchte ich sicherstellen, dass die Nachricht unterwegs nicht verändert wurde. Ja? Eine Nachricht ist eben integer, wenn sie unterwegs nicht verändert wurde. Und das möchte man eben auch sicherstellen durch entsprechende Verfahren. Ja, der Klassiker ist der Download eines Open-Source-Software-Stückchens und ich möchte sicherstellen, dass da niemand ein Virus angehängt hat. Ne? Genau, zum Beispiel. Ja. Und ganz besonders wichtig ist es gerade bei Software, die wir für die Kryptographie verwenden. Ich meine, wenn ich jetzt eine Software verwende zum digital signieren und die ist nicht echt, dann können natürlich die größten Schweinereien passieren. Ja. Der vierte Punkt war dann noch dieses Verhindern von Replays. Das ist insbesondere bei Banktransaktionen und solchen Dingen interessant, ne? Genau. Das ganze tolle Passwort zum Beispiel für mein Online-Banking und so weiter, das nützt mir nichts. Wenn ein Angreifer, der jetzt vielleicht was Netzwerktechnik betrifft, sich sehr gut auskennt, der kann meine Verbindung zur Bank abhören. Und dann beim nächsten Mal spielt er halt dieses Passwort wieder ein. Er kennt es zwar überhaupt nicht und alles ist verschlüsselt, aber diese verschlüsselte Kommunikation, die wiederholt er einfach beim nächsten Mal. Und auch das muss man natürlich versuchen zu verhindern. Wobei jetzt da werden eben diese Techniken, nämlich Geheimhaltung, Authentifizierung und so weiter, die werden dann verwendet, zum Beispiel um ein Replay zu verhindern. Ja, genau. Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie haben so gesagt, wir haben quasi mathematisch absolut perfekte, absolut sichere Algorithmen. Und das hat ja schon quasi erwähnt, dass es sich bei den Verschlüsselungsverfahren natürlich um mathematische Berechnungen, mathematische Verfahren handelt. Sollen wir da mal ein bisschen drüber reden, welche Aspekte der Mathematik da eine große Rolle spielen und wie solche Algorithmen prinzipiell funktionieren? Vielleicht sollten wir da erst einmal reden über diese Thematik symmetrische, asymmetrische Verschlüsselung. Ja, genau. Also symmetrische Verschlüsselung, das ist der Klassiker. Ja? Das kennt man auch, das hatte man früher schon. Die alten Griechen hatten solche Verschlüsselungsverfahren oder die Römer. Da gibt es zum Beispiel die Cäsar-Chiffre. Die hat angeblich der Julius Cäsar verwendet, um jetzt mit seinen Heerscharen zu kommunizieren. Und da hat er halt dann so einen Reiter beauftragt, eine Nachricht zu überbringen. Und er hat ganz simpel immer die Buchstaben in der Nachricht im Alphabet um 3 nach rechts verschoben. Also aus dem A hat er dann B, C, D gemacht. Und aus dem B hat er ein E gemacht und so weiter. Wenn man das tut bei so einem Text, dann ist der auf den ersten Blick nicht mehr lesbar. Ja? Ja. Aber wenn man natürlich weiß, dass der Text um 3 Zeichen verschoben wurde, und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist hier die Zahl 3. Ja. Wenn der Empfänger diese Zahl 3 weiß, dann weiß er, er muss alles im Alphabet um 3 nach wieder zurückverschieben und dann hat er den Klartext wieder. Und sowas, das ist jetzt eine symmetrische Chiffre und zwar symmetrisch deswegen, weil der Sender, der kennt diese Zahl und der Empfänger muss die gleiche Zahl auch kennen. Ja? Es könnte ja sein, dass jetzt ein anderer sagt, okay, ich mache es nicht wieder Cäsar, sondern ich verschiebe um 17 Zeichen. Und dann muss der Empfänger halt wissen, dass er um 17 Zeichen nach links wieder verschieben muss. Genau. Und das Interessante ist, dass es beides mal der gleiche Algorithmus ist, aber die Information, die den Schlüssel darstellt, die den quasi den Algorithmus parametriert, die ändert sich eben. Genau, die ändert sich, aber eben das symmetrisch heißt, Sender und Empfänger haben den gleichen Schlüssel. Ja. An dem kleinen, einfachen Beispiel kann man auch schon klar machen, worauf es ankommt. Natürlich kommt es darauf an, dass Sender und Empfänger wissen, um wie viel wird verschoben im Alphabet. Aber dieser Algorithmus ist so unsicher, wie man sich nur denken kann, weil es nur 26 verschiedene Schlüssel gibt bei einem Alphabet mit 26 Zeichen. Ja. Das heißt, ein so sogenannter Brute-Force-Angriff, das heißt mit Gewalt alle Schlüssel durchprobieren, ist mit sehr wenig Aufwand verbunden. Also wenn ich da jetzt eine Armee habe, dann nehme ich 26 Soldaten und der erste versucht halt Verschiebung um eins und so weiter und ruckzuck ist der Schlüssel geknackt. Ja. Das heißt, es kommt darauf an, dass der Schlüsselraum, die Menge aller möglichen Schlüssel, dass der groß ist. Ja? Und ja gut, und dann die nächste Frage ist natürlich, wie groß muss der Schlüsselraum sein? Ja. Und die Antwort darauf hängt wieder davon ab, wie schnell ist mein Rechner, den ich habe. Ja? Also damals, als es noch gar keine Rechner gab beim Cäsar, war vielleicht so ein Schlüsselraum mit 26 Zeichen, oder nicht vielleicht, sondern der war viel sicherer, als er heute ist. Ja. Weil heute kann ich einen Computer die 26 Schlüssel in einer Millisekunde durchprobieren lassen. Das heißt, heute müssen Schlüsselräume viel größer sein. Und wie groß müssen die sein? Ja gut, da kann man sich so ganz einfache Überlegungen machen. Ein klassischer PC hat heute eine Taktfrequenz im Bereich Gigahertz. Also eine Milliarde Operationen pro Sekunde kann der so größenordnungsmäßig machen. Mhm. Und wenn man jetzt annimmt, der könnte mit einer Operation gleich einen Block Text verschlüsseln. Das heißt, die Schlüsselräume müssen weit größer sein als eine Milliarde, und zwar weit größer. Nicht nur ein bisschen größer, sondern möglichst um viele Größenordnungen größer. Denn wenn der eine Milliarde Operationen in einer Sekunde macht und ich habe einen Schlüsselraum von einer Milliarde, dann hat er in einer Sekunde den Schlüssel geknackt. So. Und jetzt möchte ich ja, dass meine Chiffre so sicher ist, dass ein guter Angreifer mit extrem viel und extrem gutem Equipment, dass auch der zig bis hunderte Jahre oder vielleicht noch länger braucht. Ja? Ja. Und dann braucht man solche Zahlen wie ein Jahr hat 3 × 10^7 Sekunden. Und wenn ich jetzt eben 100 Jahre will, dann bin ich im Bereich 10^9. Und dann 10^9 mal diese 10^9 Operationen pro Sekunde, dann sind wir bei 10^18. Das ist die Sicherheitsreserve, die wir Minimum brauchen. Gut, und jetzt wollen wir eben noch mehr Reserve haben, das heißt ein Schlüsselraum von so Größenordnung 10^40, sowas, da sind wir dann auf der sicheren Seite. Ein Kommentar dazu nur noch ganz kurz, weil wir gerade über Angriffe geredet haben. Wir haben jetzt natürlich gerade über Brute Force geredet. Natürlich wird der Angriff einfacher, wenn der Angreifer Informationen drüber hat, zum Beispiel was für eine Sprache die Ursprungsbotschaft war, da kann man statistisch analysieren und so weiter. Das ist aber ein Thema für sich, das wird man heute sicherlich nicht behandeln können. Ja, wobei, daran wird natürlich auch die Güte eines Verschlüsselungsalgorithmus gemessen, nämlich gibt es andere Angriffe außer dem dumm einfach alles durchprobieren? Ja, guter Punkt. Und ja. Die besten heute bekannten Verfahren, also zum Beispiel AES, Advanced Encryption Standard, oder auch DES, der alte Standard, die sind so gut, dass im Wesentlichen der Brute-Force-Angriff der effizienteste Angriff ist. Es gibt zwar theoretisch, hat man sich überlegt, es gibt andere Angriffe, bei denen der Schlüsselraum reduziert wird, aber da ist dann jede einzelne Operation so aufwendig, dass in der Praxis der Brute-Force-Angriff doch der schnellste ist. Ja, ja, und ja. Das ist natürlich toll, wenn man solche Algorithmen hat. Ja. Ja. Das zeigt natürlich auch, dass die Algorithmen erheblich komplizierter sind als verschiebe 5 nach rechts. Und ja, deshalb gibt es da eben auch Standards, ja. Und über die reden wir dann gleich. Ja. Wenn es symmetrische Verfahren gibt, gibt es mit Sicherheit auch asymmetrische. Ja, genau. Und wenn wir heute immer noch mit den symmetrischen Verfahren nur arbeiten würden, dann hätten sie den ganzen Komfort, zum Beispiel die sichere Verbindung im Webbrowser, HTTPS und so weiter, wäre alles nicht möglich ohne die asymmetrische Kryptographie. Also das sind dann die sogenannten Public-Key-Verfahren. Das ist heute wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Sicheres Internet wäre nicht mehr vorstellbar mit den klassischen alten Verfahren. Und diese asymmetrischen Verfahren, die wurden erfunden in den 70er Jahren durch ein paar geniale Mathematiker. Mhm. Ja, das war so ein Punkt, wo ein absolut abgehobenes Gebiet aus der Mathematik, nämlich die Zahlentheorie, bis dahin hat man die Zahlentheoretiker so für die verschrobenen Algebraiker gehalten, die so im Stübchen sitzen und halt Theorie machen. Ja, die braucht man auch. Ja. Aber in der Praxis spielen die keine Rolle. Heute, wenn ich meine Vorlesung halt über Datensicherheit, dann ist es wirklich ein kleiner Schritt von dieser Algebra, von der Zahlentheorie, chinesischer Restsatz zum Beispiel, hin zum Beweis, dass RSA, das wichtigste Public-Key-Verfahren, sicher ist. Ja. Ja. Und die Studenten sagen dann auch, Mensch, endlich sehe ich einmal, wozu man diese abgehobene Mathe brauchen kann. Die wird wirklich gebraucht. Das heißt, wenn Ihr Webbrowser rechts unten dieses Schloss anzeigt, dann läuft da innen drin die Zahlentheorie ab. Und wie stellt man sich das konkret vor? Was passiert da? Ich meine, der Glaube an diesen Aspekt der Mathematik ist ja eigentlich wichtig, um zu glauben, dass diese Algorithmen sicher sind. Können wir ein bisschen illustrieren, was da passiert? Naja, ich kann natürlich jetzt keine Einführung in die Zahlentheorie machen. Ja? Klar. Ich meine, die Mathematik, die da darunter steckt, ist letztlich modulare Arithmetik. Modulare Arithmetik heißt, ich habe eine endliche Zahlenmenge. Das ist ganz wichtig, weil so ein Rechner, es ist alles endlich, meine Schlüsselräume sind endlich. Mit unendlichen Zahlenmengen kann niemand in der Praxis rechnen. Kein Computer kann mit unendlichen Zahlenmengen rechnen. Aber der Erstklässler schon in der Schule braucht die unendliche Zahlenmenge, um so zu rechnen, wie wir es lernen in der Schule. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, auf dem Rechner kann man das nicht implementieren. Und bei der Kryptographie, wo alles perfekt exakt ablaufen muss und keine Rundungsfehler und so weiter, stellen Sie sich ja mal vor, wir machen Datenübertragung und dann wird was gerundet. Und dann kommt was anderes an, als abgeschickt wird. Mhm. Und plötzlich ist die Kommastelle bei der Banküberweisung eine andere. Schlecht. Sowas darf nicht passieren. Wir brauchen perfekte Exaktheit. Das heißt, wir müssen mit einer endlichen Zahlenmenge rechnen. Wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Uhr vorstellt mit 12 Stunden, da gibt es halt die 12 Stunden und dann geht es wieder bei Null los. Ja. Und das ist die modulare Arithmetik. Wenn ich jetzt modulo 12 rechne, dann wird irgendwas addiert oder multipliziert. Und wenn das Ergebnis größer als 12 ist, dann geht es wieder bei Null von vorne los. Ja, das ist so ganz kurz und vereinfacht gesagt die modulare Arithmetik, auf der letztlich alles basiert, was wir mathematisch treiben bei den Verschlüsselungsalgorithmen. Anderes Beispiel, was man auch immer wieder mal liest, ist das ganze Thema Primfaktorzerlegung, dass es halt relativ leicht ist, aus zwei Primzahlen ein großes Produkt zu errechnen, aber es ist relativ schwer, aus einer großen Zahl rauszufinden, aus welchen Primzahlen die zusammengesetzt wird. Da sind wir jetzt beim Thema Einwegfunktionen. Richtig, das ist genau. Eine ganz wichtige Geschichte, nämlich das Prinzip der Verschlüsselung mit öffentlichen und geheimen Schlüsseln, also sogenannte Public-Key-Kryptographie. Basiert darauf, dass, wenn ich jetzt eine Nachricht verschlüssele, der Sender, der verwendet einen öffentlich bekannten Schlüssel, der dem Empfänger gehört. Ja? Das ist ja digital kein Problem. Dieser Empfänger, nennen wir den mal Bob, der verschickt seinen öffentlichen Schlüssel in der ganzen Welt. Jeder darf den kennen. Und die Alice, die ihm jetzt eine Nachricht schicken will, die nimmt diesen öffentlichen Schlüssel vom Bob und nimmt dann natürlich so einen tollen Primzahlalgorithmus und packt jetzt die Nachricht ein. Und diese eingepackte Nachricht, und das ist der Punkt, die kann niemand mehr auspacken, außer dem Bob, der nämlich den zugehörigen geheimen Schlüssel kennt. Lassen Sie mich das einmal veranschaulichen. Wir haben nämlich sowas Ähnliches wie Public-Key-Kryptographie in der realen physikalischen Welt. Mhm. Beispiel ist ein Briefkasten. Der Briefträger, der mir einen Brief bringt, der wirft den in meinen Briefkasten rein. Und das übrigens, das kann jeder tun. Jeder kann Briefe in meinen Briefkasten reinwerfen. Jetzt sind Briefkästen natürlich nicht perfekt sicher, aber es gibt ja auch gute Briefkästen, aus denen man nicht mehr so leicht den Brief rausziehen kann. Nehmen wir mal an, wir hätten einen sehr guten Briefkasten mit entsprechender Mechanik, da kann man Briefe reinwerfen, aber keine Chance mehr, die rauszuholen. Das heißt, dieser öffentliche Schlüssel besteht jetzt im Prinzip im Wesentlichen darin, die Klappe hochzuheben und den Brief reinzuwerfen. Ja. Der geheime Schlüssel, das ist der Sicherheitsschlüssel, mit dem dann der Besitzer von dem Briefkasten die Klappe aufmachen kann und ganz einfach die Briefe wieder rausholen kann. Ja. Stellen Sie sich vor, wir nehmen jetzt so einen Briefkasten, machen den weg von der Wand und benutzen den, um Nachrichten zu verschicken. Das heißt, der Sender, der tut seine Nachricht rein in diese Kiste, geht ganz einfach, Klappe auf, Brief rein, aber dann hat keiner mehr eine Chance, den Brief rauszukriegen. Ja. Außer dem Empfänger, wenn der Kasten dann bei dem ankommt, der verwendet seinen geheimen Schlüssel, macht auf und holt den Brief raus. Das ist das Prinzip der Public-Key-Kryptographie. Und was da dahinter steckt, ist das Thema Einwegfunktionen. Einwegfunktionen, dieser eine Weg, Brief reintun, der ist ganz einfach. Der andere Weg, Brief rausholen, ist beliebig schwierig für den Unbefugten. Wer den geheimen Schlüssel hat, der kann das ganz einfach machen. Wie wird das jetzt mathematisch realisiert? Da hat man eben sogenannte Einwegfunktionen. Die stecken da im Kern drin. Und also wie Sie gerade schon gesagt haben, die Multiplikation von zwei Zahlen, das ist eine Einwegfunktion. Ich meine, da denkt man nicht dran, wenn man das in der Schule lernt. Genau. Ja, einfach zwei Zahlen multiplizieren. Dabei sollte man zum Beispiel bedenken, wenn Sie zwei sechsstellige Zahlen miteinander multiplizieren, ist das Ergebnis eine zwölfstellige Zahl. Mhm. Ja, die Zahl der Stellen, die verdoppelt sich. Und das ist schon mal interessant, weil wenn ich Ihnen jetzt eine zwölfstellige Zahl hinschreibe und noch dazu sage, übrigens, diese Zahl ist das Ergebnis aus der Multiplikation von zwei Primzahlen. Das sind beide so etwa sechsstellige Primzahlen. Mhm. Ja, ja. Und dann viel Vergnügen dabei, diese beiden sechsstelligen Primzahlen zu finden. Ja. Mit Rechnerhilfe ist es nicht weiter schwierig. Bei einer zwölfstelligen Zahl, das ist ein Klacks. Ja. Ja. Der Rechner probiert halt im Wesentlichen alle möglichen Primzahlen durch. Intelligentes Probieren, muss man sagen. Ja. Ja. Und kommt dann ziemlich schnell drauf, wie diese zwei Zahlen heißen. So, aber da eben beim Multiplizieren die Zahl der Stellen sich verdoppelt, ist es, wenn die Zahlen groß genug sind, auch für Rechner nicht mehr so leicht möglich. Und zwar deswegen, weil auch die besten bekannten Algorithmen heute für die Faktorisierung immer noch im Wesentlichen probieren. Das ist der Knackpunkt. Es gibt kein geschlossenes Verfahren für den Rückweg, sondern es ist mehr oder weniger probieren. Es ist mehr oder weniger probieren. Ich meine, da arbeiten eben die Kryptologen dran, intelligente, immer intelligentere Algorithmen zu haben, die immer weniger probieren müssen. Ja. Ja? Aber nichtsdestotrotz, der Aufwand, der wächst noch fast exponentiell mit der Schlüssellänge für das Zerlegen von so großen Zahlen. Mhm. Und das ist quasi der Rückweg. Der Rückweg, wenn man so will, wäre jetzt, diese Zahlen zu faktorisieren, wenn man diesen geheimen Schlüssel nicht kennt. Ja, genau. Und wenn man kennt, teilt man die große einfach durch den Schlüssel und bekommt die andere raus, hat damit beide und alles ist gut. Ja, in der Praxis funktioniert es ein bisschen anders, ja. Aber man könnte sich das so ungefähr denken. Center burn. einer der Probleme der symmetrischen Kryptographie oder Krypto- oder Verschlüsselung besteht logischerweise darin, dass man eben die Schlüssel austauschen muss. Und der Schlüsseltransport an sich ist eben schon dann ein Problem, weil der Schlüssel ja geheim sein muss. Und da kommt eben der große Vorteil der Asymmetrie rein, dass man eben den öffentlichen Schlüssel, wie der Name sagt, nicht geheim halten muss. Genau, das ist der Punkt. Ja. Ich meine, das Ganze basiert natürlich auf der Annahme, dass ich nur einen unsicheren Kanal habe. Ja? Genau. Und ich meine, heute im Internetzeitalter ist es ja so, wir haben das Internet, über das verschicken wir unsere E-Mails hin und her und wir haben nicht noch parallel einen sicheren Kanal. Denn angenommen, ich meine, gar gibt es natürlich Banken, die bauen sich sichere Kanäle auf. Aber wenn ich den sicheren Kanal habe, ja, dann brauche ich im Prinzip schon gar keine Verschlüsselung mehr. Ja. Also das heißt, Verschlüsselung brauche ich dann, wenn ich unsichere Kanäle habe. Und das Internet ist das Paradebeispiel für den unsicheren Kanal. Wenn ich jetzt symmetrisch kommunizieren will mit meiner Partnerfirma in Australien, ja, dann muss ich halt irgendwann einmal diesen geheimen Schlüssel austauschen. Das heißt, wenn ich eine Dienstreise mache nach Australien, dann nehme ich halt eine CD mit und tue da meine Schlüssel drauf für die nächsten paar Jahre und liefere die ab beim Partner. Ja. Aber so läuft es ja heute nicht. Ich habe einen neuen Kommunikationspartner, den lerne ich per Internet kennen und jetzt möchte ich mit dem gefälligst Nachrichten austauschen, bevor ich die erste Dienstreise nach Australien mache und die CD mitnehme. Ja. Und deswegen diese bequeme Kommunikation per Internet hätte überhaupt keine Chance, wenn wir symmetrisch kommunizieren müssen. Ja. Das wäre alles viel, viel aufwendiger. Ja. Okay, nachdem wir uns jetzt um die theoretischen, konzeptionellen Hintergründe ein bisschen gekümmert haben, gucken wir uns mal die Anwendung an. Einen Anwendungsfall haben Sie schon vorhin erwähnt, nämlich den, dass man eine Nachricht so versenden will, dass nur der Empfänger an den Inhalt der Nachricht rankommt, also die klassische Verschlüsselung. Und das war das Briefkastenbeispiel. Ja. Eine andere Anwendung dieser Algorithmik kann jetzt eben die sein, dass man sagt, ich möchte eine Nachricht bekommen und möchte sicherstellen, dass sie von dem, den ich erwarte, weggesendet wurde. Wie werden jetzt da die Algorithmen, über die wir geredet haben, an der Stelle eingesetzt? Darf ich kurz noch was sagen über die Anwendung Signatur an sich, bevor wir auf die Algorithmen zu sprechen absolut, kommen? Klar. Weil das ist mir immens wichtig. Wir kommunizieren heute ja sehr viel per E-Mail. Und ich meine, E-Mail ist eigentlich eine alte Geschichte und andererseits sehr komfortabel. Ohne E-Mail, das wäre für mich nicht mehr denkbar, und zwar innerhalb der Firma und mit Geschäftspartnern weltweit und so weiter. Es wird ganz viel per E-Mail kommuniziert, aber immer noch ist E-Mail ein Spielzeug. Ja? E-Mail ist immer noch nur ein Spielzeug und die Seriosität hat E-Mail immer noch nicht, die wir eigentlich brauchen würden, denn sobald es um ernste Dinge geht, einen Kaufvertrag über ein Haus zum Beispiel, ja, keine Chance, das per E-Mail abzuwickeln. Ja. Sondern da trifft man sich beim Notar und dann wird ein großes Schriftstück unterschrieben von mir und vom Partner und eventuell noch vom Notar und Stempel drauf und so weiter. Und dann ist es seriös. Wir haben heute mit der digitalen Signatur, haben wir die Technik, um übrigens viel sicherer als jede handgeschriebene Signatur, beliebige digitale Dokumente zu signieren. Und zwar nicht nur den Text einer E-Mail. Ich kann auch ein Audiodokument, zum Beispiel dieses Interview, könnten wir hinterher digital signieren. Oder wir können Videos digital signieren, wir können Software digital signieren. Und das mit extrem hoher Sicherheit. Die Technik haben wir. Wir haben eine ganz tolle Technik, mit der wir das ganz toll realisieren können. Und zwar nicht nur in der Theorie, in der Mathematik, sondern es gibt ganz tolle Systeme auch schon. Ja. Und jetzt ist die Gretchenfrage, warum wird das nicht flächendeckend eingesetzt? Übrigens, der gesamte E-Commerce würde extrem stark vereinfacht werden. Ja, ja. Heute ist es immer noch so, wenn Sie irgendwo was kaufen im Internet und dann ist wieder die Frage, ja, machen wir Vorkasse, Überweisung oder brauche ich eine Kreditkarte oder gebe ich dem eine Abbuchungsgenehmigung? Und jedes Mal hat man ein komisches Gefühl, wenn man da jemandem, den man nicht kennt, eine Abbuchungserlaubnis gibt und solche Dinge, ja. Das würde mit digitalen Signaturen alles viel, viel einfacher werden. Was ist denn eine digitale Signatur? Eine digitale Signatur, das ist sowas wie eine handgeschriebene Signatur, nur eben auf dem Rechner. Und jetzt darf man sich natürlich nicht denken, viele Leute denken, naja, da nehme ich mein Word-Dokument und dann tue ich unten dran die eingescannte Unterschrift, ja, genau. Kann ich ja toll als Grafikdatei damit einbinden. Das hat natürlich überhaupt keine Sicherheit, ja, weil in der digitalen Welt ist das Kopieren ja beliebig leicht. Das heißt, sobald jemand diese Pixeldatei mit meiner Unterschrift hat, dann kann er die überall hinkleben. Das ist keine digitale Signatur, sondern eine digitale Signatur ist, ich nehme meinen Text und dann wird dieser Text, der wird verschlüsselt. Der wird einfach verschlüsselt und verschlüsselt hinten dran gehängt. Und jetzt, das ist das Lustige, wir haben ja Public Key schon kennengelernt. Es gibt öffentlichen und geheimen Schlüssel. Jede Person hat einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Und jetzt gehe ich her und tue mit meinem geheimen Schlüssel dieses Dokument verschlüsseln und hinten dran hängen. Genau, also das ist wichtig. Es wird nicht verschlüsselt, um es geheim zu halten, sondern der Klartext wird auch übertragen so und da hinten dran gehängt wird die verschlüsselte Version. Ganz genau, ja. Das heißt, wenn man das jetzt so naiv macht, wie ich es gerade erzählt habe, dann wird der Klartext, der bleibt und hinten dran gehängt, wird ein kryptischer Textblock, der gleich lang ist wie der Klartext. Also der verschlüsselte Klartext wird hinten nochmal dran gehängt. Ja. Das ist die einfachste Variante einer digitalen Signatur. Wie stelle ich da als Empfänger dann fest, dass die Signatur echt ist? Also ich verstehe, wie man es verschlüsselt, aber wie kommt der Empfänger, wie verifiziert er? Ja, das macht man jetzt genau umgekehrt wie beim Verschlüsseln. Der Empfänger, der hat ja den öffentlichen Schlüssel von mir, wenn ich jetzt signiert habe, ja, der nimmt den öffentlichen Schlüssel und tut quasi die Umkehrung anwenden. Also der tut mit dem öffentlichen Schlüssel diesen verschlüsselten Block hinten dran entschlüsseln und dann kommt wieder, wenn der den richtigen Schlüssel hat, dann kommt wieder mein Original-Klartext raus. Ja. Und jetzt muss er den nächsten Schritt noch machen. Jetzt muss er diesen Text Zeichen für Zeichen vergleichen mit dem Originaltext. Und wenn die exakt übereinstimmen, dann ist die Signatur korrekt. Das ist das Prinzip der digitalen Signatur. Und ich meine, da merkt man jetzt, das ist was völlig anderes, als jetzt so ein kleines Pixelbildchen hinten dran geklebt. Ja. Weil wir haben eine logische Verbindung zwischen dem Text und der Signatur, diesem Chiffretext. Die sind logisch verknüpft über meinen geheimen Schlüssel. Ja, hat natürlich den Nachteil, dass man jetzt die doppelte Datenmenge übertragen muss. Genau, und da haben natürlich die Mathematiker sich auch schon einen Trick ausgedacht. Und der Trick, der heißt hier jetzt Einweghash-Funktion. Man tut jetzt nicht mehr das ganze Dokument verschlüsseln, weil, stellen Sie sich mal vor, ich habe jetzt ein was wichtiges digitales Video, das ein paar Gigabyte groß ist, und jetzt mache ich eine Signatur hinten dran und dann habe ich nochmal eine Signatur mit ein paar Gigabyte Größe. Ja. Das wollen wir nicht haben, sondern was man heute hat, die Signaturen, die haben eine feste Länge. Die sind typischerweise 160 Bit lang oder sowas. Mhm. Ja. Das heißt, als erstes wird einmal aus dem Dokument ein digitaler Fingerabdruck berechnet. Das ist dieser Hashwert von dem Dokument. Und dann wird nur noch dieser digitale Fingerabdruck signiert. So. Und zur Berechnung von diesen Hashwerten, da setzt man auch wieder solche Einwegfunktionen ein. Und zwar Einwegfunktionen, das ist eine ganz lustige Geschichte, eine Einwegfunktion, die ein Dokument beliebiger Länge abbildet auf einen Hashwert fester Länge, also 160 Bit, das sind so Längen von Hashwerten, die man heute verwendet. Ja. Und das ist dann eben anschaulich sowas wie ein Fingerabdruck von dem Dokument. Ja. So, und solche Hashfunktionen, die müssen natürlich jetzt ganz bestimmte Eigenschaften haben. Wir wollen ja bei der Signatur, wollen wir Fälschungssicherheit haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unbefugter aus dem gleichen Dokument eine Signatur von mir erzeugen kann, die muss ja sehr klein sein. Und jetzt muss man bei diesen Hash-Funktionen sicherstellen, dass die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen sehr klein ist. Eine Kollision ist, wenn ich zwei verschiedene Dokumente habe, und ich berechne einen Hashwert und es kommt der gleiche Hashwert raus. Ja? Weil dann kann ich nämlich aus einem gefälschten Dokument den gleichen Hashwert erzeugen. Der wird dann signiert und es ist auch wieder die gleiche Signatur. Ja, ja. Übrigens, Kollisionen gibt es bei jeder Hash-Funktion. Ja. Weil ich will ja aus dem 4 GB Video richtig 160 Bit machen. Ja, es ist klar, dass es viel weniger 160 Bit Dateien gibt als 4 GB Videodateien. Ja. Das heißt, ganz viele solche Dateien werden auf den gleichen Hashwert abgebildet. Das heißt, an der Stelle macht man eigentlich was man nicht tun sollte. Ja? Ja. Wir haben eine Funktion, die quasi auf das gleiche Bild viele unterschiedliche Urbilder abbildet. Ja. Aber ja, das geht nicht anders, weil wir wollen kurze Hashwerte haben. Und jetzt ist eben die Gratwanderung die, wir wollen die Hashwerte kurz haben, aber eben noch lang genug, sodass es ganz viele verschiedene Hashwerte gibt. Ja? Und da ist die Länge 160 Bit ein sehr guter Wert. Ich meine, überlegen wir uns mal, was sind das 160 Bit? Naja gut, das sind 160 Einsen und Nullen hintereinander gesetzt. Ja. Und jetzt überlegen wir uns, wie viele 160 Bit Blöcke gibt's? Ja, das sind 2 hoch 160, also 2 mal 2 mal 2 und das 160 mal. Darunter kann sich der Normalbürger nicht viel vorstellen, aber wenn man sich das jetzt im Dezimalsystem versucht vorzustellen, dann ist der, wird der Exponent etwa um einen Faktor 3 reduziert. Das heißt, das sind 10 hoch 53 verschiedene solche Hashwerte. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich so ein Vergleich wie, das sind mehr als es Sterne im Universum oder Atome in dem Tisch. Oder? So ist es, ja genau. Ja, wobei, wie ist es? Ich glaube, die Zahl der Elementarteilchen im Universum, wenn ich das recht in Erinnerung habe, sind in Größenordnung 10 hoch 80. Das sind also noch mehr. Ja? Okay. Aber 10 hoch 53 ist trotzdem sehr viel. Das ist zum Beispiel viel, viel mehr als die Zahl der Sekunden, die vergangen sind seit dem Urknall. Ja, genau. Und solche Größenordnungen. Also das ist, man muss das genau anschauen. Die Zahl, die muss so groß sein, dass es für einen Angreifer mit ganz viel Rechenkapazität nicht möglich ist, in einer vernünftigen Zeit all diese Hashwerte durchzuprobieren. Ja. Und eine andere wichtige Anforderung ist natürlich auch die, dass wenn man in dem Eingangsdokument nur ein kleines bisschen ändert, zum Beispiel man überweist mir 100.000 Euro statt 100 Euro, dass dann nicht bei solchen Delta-Änderungen eine Kollision passiert. Ne? Genau, so ist es. Also Hash-Funktionen dürfen nicht ähnlichkeitserhaltend sein, sondern die müssen sehr unstetig sein. Das heißt, eine Änderung von einem Bit muss im Hash-Wert eine ganz große Änderung bewirken. Ja. Das heißt, etwa die Hälfte der Bits müssen sich ändern im Hash-Wert, wenn ich nur ein Bit im Originaldokument ändere. Ja. Kurz nochmal zum Rekapitulieren. Der Bezug von diesen Hashes und Signaturen zu der Vereinfachung des E-Commerce würde einfach darin bestehen, dass wenn man die verwenden würde, das ganze Thema, dass man traut dem anderen nicht und man weiß nicht, wer es ist, würde damit eigentlich einen Griff zu kriegen sein. Genau, also ein Beispiel, klassisches Beispiel, wo man sich viel Arbeit und Zeit sparen würde. Ich habe das erlebt bei meinem Hausbau. Wenn jetzt so ein Architekt die Ausschreibungen macht für alle Gewerke von einem Haus, für jedes einzelne Gewerk hat er ein dickes Textdokument, wo er genau beschreibt, was muss wie gemacht werden. Ja. Und dieses Dokument schickt er jetzt an viele mögliche Anbieter, an alle Firmen, die interessant wären. Ja? Und da ist natürlich wichtig, dass diese Dokumente vom Architekten signiert sind, weil der Handwerker will sich hinterher darauf berufen. Du hast von mir das gefordert. Das heißt, das muss schon mal alles signiert sein. Okay, was macht der? Der lässt es von seiner Sekretärin 30 Mal kopieren und dann verschickt es per Post 30 Mal und dann dauert es ein paar Tage, bis das bei den Handwerkern angekommen ist. Und dann tut wiederum jeder Handwerker, der macht ein Angebot für das komplette Gewerk, ist wieder ein großes Dokument und das druckt er wieder aus und tut es wieder signieren und schickt es dann irgendwann zurück an den Architekten. Ja? Also viel Aufwand, extrem viel Papier wird produziert und es vergehen, ich sage mal Größenordnung eine Woche für das Hin- und Herschicken. Ja? Diese Zeit ist einfach verloren. Wenn wir das digital machen würden, wir hätten einen Zeitverlust von was weiß ich, Sekunden, was die E-Mail braucht. Ja. Wir hätten alles viel bequemer. Die Abläufe würden extrem stark vereinfacht werden. Oder wenn ich dran denke, wie oft ich irgendwie auf ein Amt muss, bloß um jetzt vor den Augen von den Beamten irgendwas zu unterschreiben. Ja. Das würden wir uns alles ersparen. Das gesamte Geschäftsleben würde extrem stark vereinfacht werden, wenn wir digitale Signaturen hätten. Und jetzt sind wir wieder bei dem Anfangsproblem. Warum haben wir die noch nicht? Ja. Weil die Technik haben wir perfekt. Ja? Ja. Das Problem ist letztlich der schwarze Peter. Wer will den schwarzen Peter des Bezahlens haben? Weil dieses Einführen von so einer Public-Key-Infrastruktur ist mit ein bisschen Geld verbunden. Weil man braucht, damit die digitale Signatur sicher wird, muss ich diesen geheimen Schlüssel, das ist ja meine Identität, der geheime Schlüssel, den muss ich sicher verwahren. Den sollte ich nicht auf meinem Rechner ablegen, den sollte ich auch nicht auf ein Blatt Papier aufschreiben und den sollte ich auch nicht einfach speichern auf eine CD oder so, sondern, und da ist die tolle Technik, die man hat heute sehr sichere Chipkarten. Und der Schlüssel ist in der Chipkarte drin so eingebaut, und zwar hardwaretechnisch so eingebaut, dass es keine Möglichkeit gibt, den auszulesen. Der kann niemals ausgelesen werden. Das heißt zum Beispiel, das Signieren passiert so, ich schiebe die Chipkarte in den Slot rein im Rechner und dann tut nicht der Rechner den Schlüssel auslesen und dann die Signatur in der CPU vom Rechner machen, sondern der Rechner, der schickt den Hashwert, wissen wir ja jetzt, was das ist, der schickt diesen Hashwert auf die Chipkarte und der Prozessor auf der Chipkarte, der tut dann den Hashwert signieren und schickt den signierten Hashwert wieder raus. Das heißt, man merkt, wir brauchen ein bisschen Spezialhardware, nämlich diese Chipkarte. Und diese Chipkarte, die muss auch, die kann nicht jeder Hinz und Kunz einfach so den Schlüssel draufschreiben, sondern das muss wiederum zertifiziert werden, das muss ein Trust Center machen und das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. Also heute kostet sowas, eine Signaturkarte zu erzeugen, je nachdem, wer es macht und welche Sicherheitsstufe man will, ich sage mal zwischen 10 und 100 Euro. Noch ist es im Bereich 100 Euro, aber das liegt nur an der kleinen Stückzahl. Das liegt daran, dass wir es noch nicht flächendeckend haben. Ich glaube, wir würden das locker auf 10 Euro pro Chipkarte runterkriegen. Wenn zum Beispiel Deutschland sich entscheiden würde, wir wollen flächendeckend eine digitale Signatur haben. Aus meiner Sicht wäre das ein immenser Gewinn für die gesamte digitale Welt. Würde uns viel mehr Geld einsparen als jetzt die Verbrechensbekämpfung im großen Stil durch irgendwelche Trojaner, die den Leuten eingeschleust werden. Das würde auch die ganze digitale Welt viel sicherer machen. An der Stelle müsste meines Erachtens der Staat Geld investieren. Natürlich kostet es Steuergelder, aber das wäre eine gute Investition. Ich meine, leider bin ich nicht der persönliche Berater von Herrn Schäuble, sonst hätte ich ihm das schon oft gesagt. Ja, ne? Klar. Gut, ich meine, man kann jetzt sagen, ja, warum immer der Staat? Es gäbe natürlich noch andere Beteiligte. Ja? Man könnte natürlich die Kosten direkt auf den Bürger abwälzen. Das ist natürlich wieder unpopulär, weil die Politiker würden was entscheiden, was jeden Bürger ein bisschen Geld kosten würde und viele Wähler wollen das nicht haben. Ja? Klar. Insofern wäre es natürlich besser, wenn die Politiker sagen würden, der Staat macht es einfach und dann geht es über die Steuern. Gut, man kann. Es gibt nur zwei andere Parteien, die bezahlen könnten. Das wären die Banken. Ja, stimmt. Ja, weil die Banken, die sind sowieso an digitalen Signaturen interessiert. Also Online-Banking mit digitaler Signatur wäre eine tolle Sache. Gibt es übrigens schon. Das ist ein HBCI-Standard. Ja. Es gibt auch Banken, die dann digitale Signaturkarten für ihre Kunden rausgeben. Aber die Bank sagt sich, ja, ich will eine Signatur für meine Kunden haben, alles andere interessiert mich nicht. Ja, klar. Also das Problem ist die Standardisierung, die Flächendeckung und das ist natürlich immer ein Infrastrukturproblem. Ganz genau, Der dritte mögliche wären die Firmen, weil die Firmen wollen ja auch sicher kommunizieren. Ich habe es ja schon dargestellt, weshalb die Firmen große Gewinne hätten. Ja. Und die Firma ist aber natürlich auch erst nur an der dienstlichen Kommunikation interessiert und nicht daran, dass jeder Mitarbeiter jetzt wirklich eine Identität kriegt und so weiter. Ja. Also insofern, ich bin der Meinung, der Staat müsste an der Stelle, hätte schon lang investieren müssen. Ja. Und es gibt auch Staaten, die das schon lang gemacht haben. Zum Beispiel so ein, ich glaube, Arabische Emirate, also so ein arabischer Ölstaat, der ja natürlich Geld im Überfluss hat. Die haben schon vor mindestens 10 Jahren eine Signaturkarte für alle Bürger eingeführt. Ja. Ja. Das müsste man einfach tun. Ja. light faded, low subdued sobriety like a craze. I'll watch my withered seams and ties grow indistinct, freed of variety like a man. The lines run deep now, drawn and frail, and life soon lost unto antiquity like a state. Immortal words, forgotten wisdoms eulogized and cliche. Wo wir gerade von Karten reden, eine Frage, die ja immer wieder auftaucht, ist Bankkarte, da habe ich diese PIN. Kennt die Bank die PIN? Weil sie muss ja, wenn ich die PIN eingäbe, verifizieren, ob ich das Richtige eingäbe. Wie funktioniert sowas? Können da Hashes auch eine Rolle spielen vielleicht? Ja, natürlich. Also ich meine, da sind wir jetzt bei dem ganzen Thema Passwort. So eine PIN ist ja nichts anderes wie ein Passwort. Auch wenn Sie sich jetzt zum Beispiel einloggen, wenn ein Student sich am Unirechner einloggen will von daheim aus, ist genau das Gleiche wie bei der PIN früher. Also ich habe das noch erlebt, wenn ich meine Passwörter eingegeben habe. Ganz in den Anfangszeiten der Computerei wurde so ein Passwort im Klartext übertragen. Ja. Da hat man dann natürlich schnell gemerkt, das hat keinen Sinn, weil ein Angreifer, der hört das Passwort mit und dann hat er es und dann hat er den Zugang. Dann hat man als nächstes eben gesagt, okay, wir übertragen nicht mehr das Passwort, sondern der Rechner, also mein PC jetzt beim Online-Banking, der berechnet aus dieser PIN-Nummer einen Hashwert und überträgt dann nur noch den Hashwert an den Bankrechner. Ja. Übrigens, so läuft es nicht ab, weil da kommt dann das Thema Replay-Angriff rein. Mhm. Wenn jetzt mein PC diesen Hashwert berechnet aus meinem Passwort und das Passwort ändert sich ja nicht bis zum nächsten Mal, dann berechnet der PC beim nächsten Mal deterministisch den gleichen Hashwert und dann wird der gleiche Hashwert übertragen. Das heißt, ein Angreifer, der den Hashwert abhört und auch softwaretechnisch noch ein bisschen gewieft ist, der ändert dann halt diese Login-Software so ab, dass die direkt den Hashwert beim nächsten Mal überträgt. Und das ist ein sogenannter Replay-Angriff. Ja. Und natürlich muss man auch versuchen, diese Replay-Angriffe unmöglich zu machen. Und ja, da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Verfahren. Das schönste Verfahren sind die sogenannten Zero-Knowledge-Protokolle. Mhm. Da führt dieser Bankrechner mit dem Klienten, also mit dem PC des Benutzers, ein Gespräch. Und der stellt dem PC immer wieder solche Ja-Nein-Fragen, und zwar ganz viele. Mhm. Und das sind alles so Fragen, die der PC, wenn er den geheimen Code kennt, also die PIN oder das Passwort, richtig beantworten kann. Und wenn er es nicht kennt, kann er die nicht richtig beantworten. Aber das Interessante ist, wenn einer jetzt die Kommunikation mithört und er hört diese Ja-Nein-Fragen und Antworten mit, dann kann er daraus kein Wissen über den Schlüssel gewinnen. Das heißt also, die Bank speichert meine PIN nicht, sondern sie speichert eine Verschlüsselung der PIN über einen Hash und zusätzlich wird eben diese Frage-Antwort-Geschichte noch gemacht, damit ein Replay-Attack, ein Replay-Angriff funktioniert. Ja. Okay. Ich meine, wenn wir schon beim Thema PIN sind, sollten wir vielleicht nur kurz über die TANS reden. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ja, richtig. Ich meine, so eine PIN ist ja eine kritische Geschichte. Ja? Die Bank, die schickt mir irgendwann einen Briefumschlag, auf dem dann die PIN draufsteht. Und jetzt gibt es ja auch vergessliche Leute, die vielleicht die PIN sogar aufschreiben, was ich natürlich niemandem empfehlen würde. Aber das ist eine kritische Geschichte. Diese PIN, wenn ein Angreifer hat, dann kommt er rein und dann kann er mit meinem Konto machen, was er will. Wenn ich nur die PIN habe, so wie es früher mal war. Ja. Auch wenn ich die PIN auswendig weiß, wir können nie absolut sicher sein, weil ich muss ja diese PIN in die Tastatur eintippen. Ja. Und jetzt können Sie garantieren, dass nie jemand schräg durchs Fenster reinblinzelt mit dem Fernglas oder sonst wie und mal Ihnen zuguckt, wenn Sie die PIN eintippen. Oder ein Keystroke-Logger mitläuft, der die Taschendrücke mitschreibt. Genau, übrigens, die Hochfrequenztechniker können heute, wenn die ein entsprechendes Equipment außen an ihr Haus vors Fenster hinstellen, können die jede Tastatureingabe mitprotokollieren. Ja. Ja, also insofern, PIN, nur eine PIN ist eine gefährliche Sache, weil die eingetippt werden. Ja. Natürlich wäre der nächste Schritt, und da haben wir ja schon gerade diskutiert, Chipkarte. Ich habe meine PIN auf der Chipkarte und dann wird digital signiert und dann kann das nicht mehr passieren. Ja, oder generell einfach Multifaktor, dass ich eben noch einen Fingerabdruck mit abgebe oder irgend sowas. Ja, aber können wir nachher noch besprechen, aber das ist nicht sicher mit den Fingerabdrücken. Okay. Ja. Jetzt nochmal zurück zu dieser PIN-Geschichte. Und deswegen brauche ich eben, also wie Sie gerade gesagt haben, Multifaktor. Ich brauche nur einen anderen Faktor, aber bitte keinen Fingerabdruck. Okay. Was man heute hat, sind die TANs, das PIN-TAN-Verfahren. Und diese TANs, das ist ja eine Geschichte, so eine TAN, die darf nur einmal verwendet werden. Ja. Ja? Ganz wichtig, man sieht ja auch manchmal, je nachdem, welche Online-Banking-Software die Bank hat, wird nachdem die TAN verwendet wurde, also wenn die Überweisung dann getätigt ist zum Beispiel, dann wird angezeigt, Sie haben soeben die TAN-Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 verwendet. Ja. Weil wenn die verwendet wurde, ist sie nicht mehr geheim, da kann niemand mehr was damit anfangen. Ja. Und so ein PIN-TAN-Verfahren, das wird ja auch immer wieder gefragt, ja, da ist irgendwo ein Angriff bekannt geworden und so weiter. PIN-TAN-Verfahren ist sicher. Da kann der Normalbürger davon ausgehen, das ist sicher. Ja? Ja. Und ich meine, wir sollten auch immer, wenn es um Sicherheit geht, uns klar machen, worüber reden wir. Über welche möglichen Risiken reden wir? Ja. Und ich meine, auch beim Online-Banking ist es normalerweise so, dass Sie nicht eine Millionentransaktion per Online-Banking machen können, sondern Sie haben ein Online-Limit von, was weiß ich, 5.000 Euro pro Tag. Das können Sie ja mit Ihrer Bank vereinbaren. Genau. Ich habe noch nie mit meiner Bank geredet, was das größte mögliche Online-Limit wäre. Aber ich empfehle jedem, das nicht zu hoch zu setzen. Ja, und der Aufwand des Einbrechens ist nicht immer im Verhältnis zum erzielbaren Gewinn. Und genau da kommt der Aspekt halt rein, dass der bei Privatleuten meistens verhältnismäßig gering ist. Sowas würde eher ein kleiner Verbrecher tun, dem es einfach um Bargeld geht. Ja. Ja? Und für den ist der Aufwand natürlich schon relativ groß. Genau. Aber nichtsdestotrotz, eine Signaturkarte wäre noch ein bisschen sicherer als das PIN-TAN-Verfahren. Ja. Also insofern, wenn wir die digitalen Signaturen hätten, dann hätten wir auch an der Stelle die noch höhere Sicherheit. Ja. Aber absolute Sicherheit werden wir nie haben. Und ich meine, die Sicherheitslücke Nummer 1 ist heute der Mensch. Ja, genau. Wir haben sehr gute Technik, aber der Mensch, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine digitale Signaturkarte. Ja, diese Signaturkarte, die ist natürlich dann immens viel wert, weil das ist Ihre Identität. Ja. Wenn Sie diese Signaturkarte irgendwo rumliegen lassen und ein Angreifer kriegt die in die Hände, dann wird es gefährlich. Dann wird es richtig gefährlich. Ja? Also insofern muss man auf seine Schlüssel, auf seine PINs, Signaturkarte, was auch immer, da muss man halt gut drauf aufpassen. Das ist so, wie wenn Sie die Brieftasche irgendwo liegen lassen. Aber gegen dieses Stehlen der Chipkarte oder der PIN wäre doch der Fingerabdruck eine sinnvolle Möglichkeit. Ja, wenn man Finger abschneiden tut ja eigentlich, also dann wird es schon irgendwie dann krass. Fingerabdruck wäre eine sinnvolle Möglichkeit, die Chipkarte sicherer zu machen. Ja. Aber ich sage erst einmal, lieber wäre mir noch eine PIN. Also Chipkarte plus PIN. Ja. Das heißt, wenn einer die Chipkarte verwenden will zum digitalen Signieren, dann geht es erst, wenn er in den Chipkartenleser seine PIN eintippt. Mhm. Ja? Und so eine PIN ist immer noch sicherer als ein Fingerabdruck. Warum eigentlich? Ist das ein technisches Problem der Erkennungsgenauigkeit oder genau. Geht es um Fingerabschneiden? Also da ist praktisch, wie soll ich sagen, meine zweite Lieblingswissenschaft, nämlich die künstliche Intelligenz gefragt. Okay. Und die kann auch noch nicht zaubern. Künstliche Intelligenz, nämlich Mustererkennung. Mhm. Ich habe da so einen Fingerabdruck, den dieser Kartenleser liest und der stimmt typischerweise nicht 100%ig exakt mit dem gespeicherten Fingerabdruck überein. Ja, ja. Ich meine, ich bin zum Beispiel Kletterer. Wenn ich beim Klettern war abends, dann ist der Fingerabdruck am anderen Morgen nicht mehr so gut, weil einfach die Oberfläche ein bisschen abgerubbelt ist. Ja? Ja. Und dann wird es schwierig, das jetzt wieder zu erkennen. So, und da haben wir ein Dilemma. Einerseits möchte ich natürlich, dass der Originalbesitzer von dem Fingerabdruck immer erkannt wird, aber einer, der jetzt einen anderen Fingerabdruck hat, soll nicht erkannt werden. Ja. Das heißt, da haben wir so eine Toleranzgrenze. Ja, wie tolerant soll das System jetzt sein? Wenn ich das System zu tolerant mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unberechtigter akzeptiert wird, zu groß. Ja. Und übrigens die Wahrscheinlichkeit, die wollen wir bei Null haben. Richtig, ja? Die soll 0,00000, möglichst viele Nullen und dann eine Eins. Das wäre ein False Positive, ne? Genau. Und das ist bei der biometrischen Identifikation, egal ob Fingerabdruck oder Gesicht, Foto oder Sprache, da sind wir ganz weit davon entfernt, solche Sicherheitslevels zu erreichen, wie wir das mit den mathematischen Kryptoverfahren haben. Okay. Und wenn ich eine sechsstellige PIN habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer diese PIN zufällig errät, 10 hoch minus 6, also 1 zu 1 Million. Ja. Und so eine Sicherheit kriegen wir mit den Fingerabdrücken einfach nicht hin, weil wir dieses Problem haben, dieses Mustererkennungsproblem. Ja. Da sind wir noch nicht gut genug. Das heißt, die biometrischen Verfahren eignen sich als eben zweiter Faktor. Etwas, was man weiß, PIN, und etwas, was man hat, Finger. Ja, und genau. In Summe macht es dann Sinn. Genau, also zusätzlich zur PIN, ein Fingerabdruck könnte man vielleicht verwenden. Aber wie gesagt, ich meine, stellen Sie sich vor, Sie kommen in die Chipkarte nur rein, wenn der Fingerabdruck funktioniert. Ja, klar. Und jetzt haben Sie sich zufällig in den Finger geschnitten am Tag davor. Also in diesen Finger reingeschnitten und der Fingerabdruck funktioniert halt nicht mehr. Ja. Also mein IBM-Notebook hat ja auch so einen Fingerabdruckslaser und die sagen, wenn man da die Fingerabdrücke registriert, dass man doch möglichst viele Finger registrieren soll. Okay, und ja, außerdem genau. Ist es auch so, dass man jederzeit statt dem Fingerabdruck auch über das Passwort rein kann. Aha. Und im Prinzip ist da der Fingerabdruck so eine Convenience-Geschichte, dass es halt einfacher ist. Genau. Wenn man jetzt allerdings das Detail betrachtet, dass das Scannen und Verifizieren des Fingerabdrucks länger dauert als das Eingeben des Passworts, dann wird das Ganze irgendwo sinnlos. Ja, genau. Also die Biometrie ist eine schöne Geschichte zusätzlich, aber bitte nicht als Ersatz für irgendein Kryptoverfahren. Ja, und vielleicht ein Kommentar dann noch dazu. Ein Nachteil ist natürlich auch der, dass wenn jemals mein Fingerabdruck irgendwo, also der Hash davon irgendwie, was weiß ich, mir entgleist und halt dann irgendwie bekannt wird im Internet, ich kann den natürlich nicht tauschen. Eine PIN kann ich tauschen, eine Chipkarte kann ich tauschen, einen Fingerabdruck nicht. Genau, und ich meine, die klassischen Trojaner-Angriffe, also Trojaner heißt, auf das Online-Banking-Terminal setzt einer so eine Attrappe drauf und angenommen, wir hätten da jetzt einen Fingerabdruckscanner, dann hätte die Attrappe auch einen Fingerabdruckscanner und dann drücken sie einmal ihren Zeigefinger da drauf und dann hat der ihren Fingerabdruck gespeichert. Ja, genau. Also da gibt es einige kritische Punkte. Ja. Okay, dann würde ich sagen, reden wir noch ein paar Minuten so über das ein oder andere periphere Thema an der Stelle. Eine der Sachen war, dass natürlich solche Verschlüsselungsalgorithmen und generell die Kryptografen-Algorithmen sehr, sehr komplex sind, was zu zwei Dingen führt, nämlich zum einen, man sollte keine selber erfinden und zum anderen, dass eben der Algorithmus nie geheim ist, sondern immer nur der Schlüssel. Also das ist das sogenannte Kerckhoffsche Prinzip, das übrigens heute von ganz großen, renommierten Firmen nicht beachtet wird und die sich dann ganz grandios blamieren können in der Öffentlichkeit. Ja. Und das ist eigentlich kontraintuitiv. Das heißt, der Laie würde natürlich sagen, ja, das ist doch klar, mein Verschlüsselungsalgorithmus, der muss geheim sein, damit ein Angreifer nicht da dran kommt. Ja? Aber es gibt ganz viele Gründe gegen geheime Verschlüsselungsalgorithmen. Aus meiner Sicht der wichtigste Grund ist eigentlich die Qualitätssicherung. Richtig, ja. Ich möchte ja, dass, wenn ich jetzt ein Verschlüsselungsverfahren habe, dann möchte ich, dass das auch gefälligst sicher ist, dass das auch wirklich sicher ist. Und was heißt denn wirklich sicher? Wirklich sicher heißt doch, dass möglichst viele Experten überprüft haben, ob das Ding funktioniert. Wenn ich jetzt in meiner Firma verschlüsseln will und der Verschlüsselungsalgorithmus ist geheim, dann heißt es doch, ich muss mir selber einen basteln oder ich kaufe mir einen Mathematiker und der bastelt was. Aber das sind alles bloß Menschen. Und dieser Mensch, der diesen Algorithmus entwickelt und implementiert, wenn der einen Fehler macht, dann ist meine gesamte Kommunikation unsicher. Ja. Und insofern ist es natürlich viel besser, wenn ich den Algorithmus, angenommen, ich habe jetzt eine tolle Idee und habe sowas erfunden, dann wird der sofort offengelegt. So macht man das heute, wenn man es richtig macht. Ja. Wird sofort offengelegt, wird publiziert. Der Quellcode wird offen bereitgestellt für jeden Angreifer, sodass der da manipulieren kann und tun kann, was er will. Und die Community, da gibt es ja viele Leute, deren Renommee, deren Karriere davon abhängt, dass sie gut Algorithmen knacken können. Das heißt, die setzen all ihre Energie dran, Algorithmen zu knacken. Der berühmteste Algorithmenknacker ist der Adi Shamir, also einer der wichtigen Kryptologen. Ja. Übrigens, RSA-Algorithmus ist die Abkürzung für Rivest Shamir Adelman. Ja. Der Shamir hat an der Entwicklung von dem Algorithmus mitgewirkt. Und warum wirkt ein Knacker mit an der Entwicklung von so einem Algorithmus? Ja, genau aus dem Grund, weil der während der Entwicklung des Algorithmus andauernd Angriffe fährt gegen das, was seine Kollegen erfinden. Ja. Und damit wird so ein System sicher. Ja? Also wir müssen heute, wenn wir sichere Standards haben wollen, müssen wir die, bevor es zum Standard wird, jahrelang angreifen. Und übrigens die Entwicklung von dem Advanced Encryption Standard AES, die ist beispielhaft so erfolgt. Also das ging über, ich glaube, 3 bis 5 Jahre, ich weiß nicht mehr genau auswendig, wurden im Prinzip wie ein sportlicher Wettkampf. Ja, genau. Also bei der Qualifikation darf jeder Algorithmen einreichen, aber er muss alles offenlegen. Und dann vergeht ein Jahr und eine ganz große Konferenz am Ende von dem Jahr, wo jeder seine Angriffe publizieren darf. Und es ist natürlich klar, sobald es einen erfolgreichen Angriff gegen ein Verfahren gibt, dann fliegt es raus. Ja? Und dann tut das Standardisierungsgremium nach diesem Jahr quasi die Kandidaten für die nächste Runde bekannt geben. Also die Besten aus der ersten Runde dürfen in die zweite Runde und dann gibt es wieder Angriffe. Und von denen, die 5 Besten kommen in die letzte Runde und dann wird letztlich der Sieger gekürt. Ich meine, das ist dann ein System, das hat sich schon bewährt gegen ganz viele Angriffe. Ja. Ja? Und so läuft es heute. Ich meine, übrigens, das ist wie in der realen Welt auch. Ich meine, wenn Sie eine Bremse in Ihrem Auto drin haben, wollen Sie auch, dass die funktioniert, wenn Sie drauftreten und nicht, wenn Sie die Passstraße runterfahren. Ja. Und warum funktionieren die Bremsen heute so stabil? Ja, natürlich deswegen, weil es Autos schon seit 100 Jahren gibt und die Firmen ganz, ganz viel versucht haben zu verbessern, aus Fehlern gelernt haben und so weiter. Und so ist es in der Kryptographie auch. Man muss eigentlich sagen, leider. Und zwar leider deswegen, weil wir können für alle Algorithmen, die heute im Einsatz sind, können wir keinen harten mathematischen Beweis liefern. Dieses Verfahren kann nicht geknackt werden. Das wäre natürlich schön, wenn wir den Beweis liefern könnten, aber das können wir leider nicht. Es gibt einen Algorithmus, der ist absolut sicher und zwar beweisbar sicher, das ist das One-Time-Pad. Ja. Aber das ist ein symmetrisches Verfahren, bei dem wir riesige Schlüsselmengen brauchen, die wir austauschen müssen und das ist unpraktikabel. Genau, ja. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn jeder den Algorithmus kennt und alles auf dem geheimen oder überhaupt auf dem Schlüssel beruht, dass es dann wichtig ist, als Nutzer von solchen Algorithmen, dass man gute Schlüssel, also sprich gute Passworte verwendet und eben da nicht nur den Namen von seiner Oma reinschreibt oder das eigene Geburtsdatum, sodass es über einen Lexikonangriff sehr leicht zu erraten ist. Ne? Genau, genau. Das ist also Sie geben mir hier schon das Stichwort Lexikonangriffe. Genau. Das heißt, die Software, die jetzt zum Beispiel Angriffe gegen Passwörter fährt, die hat ein Lexikon mit so typischerweise 100.000 oder ein paar 100.000 wichtigste Passwörter gespeichert. Ja. Und es ist erstaunlich, da gibt es ja auch so Statistiken, dass man mit den 100.000 wichtigsten bekannten Passwörtern, die aus Vornamen und Geburtsdaten und so weiter bestehen, dass man da schon einen ganz großen Prozentsatz aller Passwörter knacken kann. Ja. Das heißt, jeder, der ein wichtiges Passwort hat, sollte halt tunlichst nicht irgendwas verwenden, was im Wörterbuch vorkommt oder was mit leichten Abwandlungen auch im Wörterbuch vorkommen kann. Oder was nur 5 Zeichen lang ist. Ja, genau. Aber ich meine, an der Stelle haben wir natürlich ein Dilemma, weil ich sage natürlich auch, ja, wählen Sie ein Passwort mit 15 Zeichen und die sollen möglichst zufällig gewählt sein. Aber dann haben wir natürlich wieder das Problem, welcher Mensch kann sich 15 Zufallszeichen so leicht auswendig merken und das dann noch möglichst alle 2 Monate ändern. Ja, ja, genau. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Das heißt, gute Passwörter, die oft geändert werden, zu haben, ist für uns Menschen eine schwierige Geschichte, weil wir sollen das ja nicht aufschreiben, das Passwort. Und da kommt wieder die Chipkarte ins Spiel. Da, genau. genau. Und eigentlich sollten wir heute PCs haben, bei denen in der Tastatur ein Chipkartenleser eingebaut ist und wir uns immer per Chipkarte authentifizieren. Wobei es da interessante Möglichkeiten gibt, also irgendwelche kleinen USB-Dinger, die per Knopfdruck eine neue Zufallszahl produzieren oder sich einen Schlüssel merken, an dem man nicht rankommt. Die Dinge gibt's, aber sie sind halt nicht weit verbreitet. Man könnte natürlich jetzt die Schuld den PC-Herstellern in die Schuhe schieben und sagen, ja, wenn die halt solche PCs herstellen würden, die das in der Hardware schon mit drin haben, aber der Punkt ist der, dieser PC, der würde vielleicht 3 Euro mehr kosten, vielleicht auch bloß 1 Euro mehr kosten. Ja. Aber das ist schon über der Marge. Die Konkurrenz bei den Hardwareherstellern ist so hart heute, dass es wirklich um jeden Cent geht. Ich habe das erlebt. Ich war mal im Forschungssemester bei Maxtor, beim Festplattenhersteller. Mhm. Da hatten wir ganz tolle Krypto-Features, die wir hätten ganz billig einbauen können in die Festplatte. Ja. Die Marketingleute haben gesagt, das interessiert uns nicht. Ja. Auch wenn es umsonst geht, wir wollen es nicht haben. Wenn ihr uns eine Idee habt, wie wir die Platte um einen Cent billiger produzieren können, das wird sofort umgesetzt. Aber das liegt ja letztendlich wieder daran, wie bei so vielen Dingen, ja, dass letztendlich die Nutzer kein Interesse dran haben, weil sie das Sicherheitsbewusstsein nicht haben oder nicht wissen, was geht. Ne? So ist es. Also es sind nicht die Hardwarehersteller schuld, sondern die Benutzer sind schuld. Ja. Weil alles, was der Benutzer wirklich will, kommt das produzieren die auch, genau. Das bauen die auch. Ja? Ja. Aber wenn der Benutzer keinen Wert auf Sicherheit legt, dann sagen die, dann ist das Geld viel wichtiger. Also das heißt, ein paar Cent billiger ist wichtiger, also ein bisschen mehr Sicherheit. Ja. Ja? Letzter Punkt. Ich habe mal eine Anekdote gehört, wo die Frage war, wie kann man effektiv in ein geheimes System einbrechen, also irgendein Firmennetz. Und was sie da gemacht haben, war, sie haben eine Diskette irgendwo in der Firma liegen lassen. Da stand drauf Gehaltsliste.xls und natürlich waren dann Trojaner drauf. Irgendjemand hat die Diskette gefunden, war interessiert an dem Gehalt oder an der Gehaltsliste, hat das Ding eingespielt und man hat einen schönen Angriff von innen fahren können. Auf was ich raus will, ist, dass natürlich die ganze Kryptografie nur so sicher ist wie das System und die Menschen, die sie einsetzen. Ja, ich meine, gut, eigentlich haben wir es ja vorhin schon gesagt, wie gehe ich mit den Schlüsseln um, wie gehe ich mit meinen Systemen um, damit man das jetzt nicht in den falschen Hals kriegt. Ich möchte nicht jetzt behaupten, jeder PC-Benutzer muss jetzt mein Kryptobuch lesen und muss zu mir in die Vorlesung kommen. das geht nicht, das kann nicht gehen und das darf nicht so sein. Ja. Aber, ich meine, vielleicht die Botschaft von mir als Hochschullehrer, es gibt heute schon auch in Deutschland eine ganze Menge Manager, die haben begriffen, diesen Satz, IT ist eine unternehmenskritische Ressource. Und das ist eine Wahrheit. Ja? Ja. Das wissen nur viele Firmen nicht. Und bei den Mittelständlern, da kann man es auch verstehen, weil die haben nicht erstens nicht die Ausbildung und zweitens vielleicht auch nicht die Ressourcen. Aber weil das einfach so ist, die IT ist unternehmenskritisch. Es ist heute alles auf dem Rechner drauf. Und wenn meine zentrale Datenbank mit Mitarbeiter- und Kundeninformationen und so weiter, wenn die unwiederbringlich verloren ist, dann kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Bankrott der Firma führen. Ja. Ja? So, und weil die IT so eine kritische Sicherheitsressource ist für die Firmen, ich meine, da sind wir selber dran schuld, weil der PC macht uns das Leben bequem und wir wollen den PC haben. Sie können ja alles weiterhin auf Papier machen, wenn Ihnen das lieber ist. Ja. Aber wenn wir schon den PC als diese kritische Ressource haben, dann bitte auch Profis darauf ansetzen. Ja. Das heißt, dann muss es halt ein Informatiker sein. Ja. Übrigens, ein bekannter Kollege hatte mal aus dem Maschinenbau hatte mal gesagt, zu Zeiten, als die Nachfrage nach Informatikstudium sehr schlecht war in der Rezensionsphase, hat er mal zu mir gesagt, übrigens, Informatik hätte ich nie studiert. Wissen Sie, einen PC benutzen kann ich auch, ohne Informatik studiert zu haben. Ja. Da habe ich gesagt, da haben Sie völlig recht. Maschinenbau würde ich auch nie studieren. Ich kann nämlich Auto fahren ohne Maschinenbaustudium. Ja? Ja, genau. Ich meine, das ist der PC-Benutzer, das ist der Autofahrer. Ja? Der braucht ein bisschen PC-Führerschein und dann muss das genug sein. Aber derjenige, der jetzt den PC repariert und der für die Sicherheit von dem Firewall sorgt und so weiter, das muss ein Profi sein. Aber um die Analogie weiterzuführen, die Autoindustrie hat es geschafft, ABS und ESP serienmäßig zu machen, weil die Leute verstanden haben, dass es wichtig ist fürs Überleben, dass das Auto ein bisschen mitdenkt. Ja, soweit ist die IT noch nicht, weil es irgendwie nicht geschafft hat, die Nutzer dazu zu bringen, dass sie verstehen, dass Sicherheit wichtig ist. Vermutlich, weil das Thema zu abstrakt ist. Genau, Sie haben es gerade geliefert, die Erklärung, weil das Thema zu abstrakt ist. Wenn ein S-Klasse Daimler von der Passstraße runterfällt, weil die Bremse nicht funktioniert, dann steht das in jeder Zeitung drin und dann ist das Image von der Firma kaputt. Das heißt, das darf nicht passieren. Ja, ja, was passiert, wenn ein Online-Spion Daten geklaut hat? Ja. Was passiert dann? Das wird überhaupt nicht publiziert, weil nämlich, wenn die das publizieren, dann gehen die Aktienkurse in den Keller. Ich meine, der Punkt ist der, es ist in der virtuellen Welt. Wenn jemand ein Bombenattentat macht auf eine Firma, dann kriegt es jeder mit. Klar. Wenn aber so eine elektronische Bombe explodiert, dann kriegt es niemand mit. Wir können drüber. Das leicht unter den Teppich kehren. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es zum Beispiel solche Portale wie dieses gibt, wo diese Informationen publik gemacht werden und wo dann auch die Entscheidungsträger, die vielleicht wenig damit zu tun haben oder wenig Interesse dafür haben, denen muss man das nahebringen. Das ist ja auch für mich die Botschaft an meine Studenten. Ihr müsst das in die Firmen raustragen. Ja, ja, ja. Ja, ist auch ein schönes Schlusswort, denke ich, für das Interview, oder? Ja, also wenn diese Botschaften sich verbreiten, dann wäre das mir natürlich sehr wichtig. Ja, ja, ja. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, und ich wünsche allen PC-Nutzern trotz allem weiterhin viel Spaß mit ihren PCs und nicht zu viel Ärger. Alles klar, Dankeschön. Okay, bitte wiederhören. So, das war's zum Thema Kryptographie und Datensicherheit. Mich würde interessieren, ob es sich lohnen würde, was ihr als Zuhörer meint, ob wir noch eine Episode machen sollen, wo wir tiefer in die Mathematik einsteigen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie gut sich das in einer reinen Audioversion rüberbringen lässt. Feedback wäre an der Stelle willkommen. Feedback ist natürlich generell willkommen, aber an der Stelle würde es mich besonders interessieren. Okay, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant. Die Musik war dieses Mal nochmal von Portal. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass mir die Platte sehr gut gefällt. Und das Schöne ist, wenn man seinen eigenen Podcast macht, dann hat man da natürlich Einfluss drauf, was da für Musik läuft. Wenn es näher interessiert, bloodredtape.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert als Creative Commons mit der Creative Commons Non-Derivative License Version 3.0. Bedeutet, ihr dürft den Content weiterverwenden, aber nur für nicht kommerzielle Unternehmungen.